Erst ein Lied von David. Ich war froh. Die Leute sagten, wir gehen zum Haus von Gott. Zweiter, jetzt stehen wir hier. Wir stehen an den Toren von Jerusalem. Dritter, Jerusalem ist eine schöne Stadt. Alle Häuser stehen fest zusammen. Vierter, die Stämme von Israel kommen hierher. So sagt es das Gesetz. Sie danken Gott. Fünfter, dort stehen Stühle für die Richter. Es sind die Stühle von der Familie Davids. Sechster, betet für den Frieden in Jerusalem. Wer dich liebt, soll sicher sein. Siebter, es soll Frieden in deinen Mauern sein. In deinen großen Häusern soll Ruhe sein. Achter, ich denke an meine Brüder und Freunde. Deshalb sage ich, Friede sei mit dir. Neunter, ich liebe das Haus von Gott. Deshalb will ich Gutes für dich tun.